Kundgabe 4711. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.08.1949. Überwinden der Materie. Vergesset nie, dass ihr wohl Kinder der Welt seid, die Welt aber überwinden müsset, um Anwärter meines Reiches, das nicht von dieser Welt ist, zu werden, und dass das eure eigentliche Erdenlebensbestimmung ist. Erachtet nicht euer Erdenleben als Selbstzweck, sondern wisset, dass es nur Mittel zum Zweck ist und dass der Zweck nur der ist, euch von der Materie zu lösen, also die Welt völlig zu überwinden. Ihr seid zwar hineingesetzt worden in diese Welt und umgeben von Materie, die ihr euch auch zunutze machen könnet, doch immer nur in einem Maß, dass sowohl ihr wie auch die von euch genützte Materie dienet, dass ihr eigentlicher Zweck erfüllt wird und gleichzeitig ihr durch Nutzung der Materie in der Lage seid, wieder den Mitmenschen zu dienen und so in der Nächstenliebe tätig seid. Ihr sollt die Materie überwinden. Doch die Materie wird euch überwinden. Sie wird eure Gedanken, eure Seelen zu fesseln suchen. Denn das ist die Verführung der Welt. Dass euch alles Weltliche so reizvoll vor Augen tritt, dass euer Verlangen danach rege wird und dieses Verlangen jedes andere Gefühl ersticken kann, wenn nicht dagegen angekämpft wird. Ihr steht mitten in der Welt. Hinter euch liegt die materielle Welt. Das heißt, alles in der Materie gebundene Geistige umgibt euch noch. Doch vor euch liegt das geistige Reich. Und beide Reiche suchen ihren Einfluss auf euch auszuüben. Eure Sinne aber sind noch von der materiellen Welt gefangen und finden also den Eintritt in das geistige Reich nicht. Darum müsstet ihr kämpfen wider euer Verlangen. Ihr müsstet ankämpfen gegen alle Begehrlichkeit, die irdisch-materielles zum Ziel hat. Und um das leichter zu können, wird euch die Wertlosigkeit alles dessen vorgestellt, was euch umgibt. Die Unbeständigkeit und Nichtigkeit der materiellen Dinge lasse ich euch ständig erkennen, auf dass ihr eure Herzen davon löset, auf dass ihr frei werdet von der Materie und nun ungehindert in das geistige Reich eingehen könnet, indem ihr eure Gedanken dorthin lenket, wo es kein Vergehen mehr gibt, wo alles beständig und unvergänglich ist, was ihr euch an geistigen Gütern erwerbet. Ihr stehet wohl mitten in der Welt, könnet aber gleichzeitig auch das geistige Reich einnehmen, so eure Seele dieses begehret, und nur noch dem Körper das Recht einräumet, in der Materie zu weilen, von dieser jedoch völlig unberührt, weil die Seele, das Denken, Fühlen und Wollen des Menschen in geistigen Sphären weilt und dort das wahre Reich gefunden hat, wo sie sich wohlfühlt, und es niemals mehr gegen die materielle Welt eintauschet. Überwindet die Materie, stellet euch ihre Wertlosigkeit vor und wendet euch ab von den Gütern dieser Welt. Suchet mein Reich zu gewinnen, und ihr werdet weit mehr besitzen, als euch die irdische Welt je bieten kann. Denn ob ihr auch Kinder der Welt seid, das geistige Reich steht euch offen und nimmt jeden an, der die Welt hinter sich lässet, in seinen Wünschen und nur strebet nach oben, der in mein Reich eingehen will, weil er erkannt hat, dass die irdische Welt meines Gegners Anteil ist und dem ich darum helfe, dass er zum Ziel gelange. Amen.